Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Willkommen im Hörsaal. Am Mikro ist heute Katrin Ohlendorf. Ja, ich weiß noch, als ich das erste Mal davon gehört habe, da dachte ich gleichzeitig, boah, wie geil ist das denn? Und ach du Scheiße, das ist ja wie Gott spielen. Aber von vorne. In den 1970er Jahren wurde entdeckt, dass wir gezielt in die menschliche Erbsubstanz eingreifen und sie verändern können. Und in den Jahrzehnten danach wurden verschiedene Methoden der Gentechnik entwickelt. Der richtige Durchbruch kam aber 2012. Da stellte eine Arbeitsgruppe um die beiden Forscherinnen Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna eine Entdeckung vor, die die Grundlage für eine neue Methode des Genome-Editings wurde. CRISPR-Cas. Die Details lernen wir gleich, aber im Kern geht es darum, dieses Verfahren macht es möglich, ganz gezielt, präzise und verhältnismäßig einfach aus einem DNA-Strang einzelne DNA-Bausteine zu entfernen, einzufügen oder auszuschalten. Also ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen wie Cut and Paste oder Copy and Paste in einem Schreibprogramm. Ja, und mit dieser Genschere lässt sich theoretisch alles Mögliche machen. Krankheiten heilen wie Krebs, HIV oder Erbkrankheiten, aber auch Pflanzen oder Tiere züchten. Und man kann das Ganze auch mit vorgeburtlichen Zellen machen, also in die sogenannte Keimbahn eingreifen. Und dann sind diese Veränderungen, die man da per Cut and Paste verursacht, vererbbar. Im Klartext, der Mensch macht die Evolution. Und das war mein persönlicher Oh-Shit-Moment. Der Einsatz der Genschere, dieses CRISPR-Cas. Im Moment wird daran sehr stark gearbeitet, um mit dieser Technologie an der richtigen Stelle zu schnippeln und zu verbessern, zu korrigieren. Was wirklich was genuin Neues ist, ist die Anwendung in der Keimbahn. Dann erwische ich alle zukünftigen Zellen des zukünftigen Menschen. Eine bestimmte Veränderung am Genom, die dann in die folgenden Generationen übergeht. Das Ganze ist unglaublich breit anwendbar. Dennoch ist diese Technologie alles andere als perfekt. Wir haben zwar ein klares Verbot, aber wir müssen ethisch trotzdem vorausdenken. Wohnt der Keimbahn als solcher Menschenwürde inne? Dass wir ausweichen könnten der Debatte darum, ob wir diese Art von Eingriffen wollen, den Luxus können wir uns nicht leisten. Also, richtig viele Chancen, aber eben auch Risiken. Was sind die möglichen Konsequenzen dieser Technik? Darüber nachzudenken ist der Job von Alena Büchs, die ihr eben schon gehört habt. Alena Büchs ist Professorin für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologien an der Technischen Hochschule München. Von Haus aus ist sie Medizinerin, hat aber auch Abschlüsse in Philosophie und Soziologie. Und das gibt auch schon so ein bisschen einen Hinweis auf ihre Hauptinteressensgebiete. Das sind nämlich unter anderem Medizinethik und Forschungsethik. Alena Büchs sitzt in vielen Gremien und ist als Beraterin sehr gefragt. Seit 2016 ist sie zum Beispiel Mitglied im Deutschen Ethikrat. Dort hat sie die Arbeitsgruppe zu Eingriffen in die menschliche Keimbahn geleitet. Ja, und seit 2019 ist sie Mitglied des WHO-Expertenkomitees zur Entwicklung globaler Standards für die Kontrolle und Überwachung von Genome-Editing beim Menschen. Auf Einladung der Polytechnischen Gesellschaft hat sie am 29. Oktober 2019 einen Vortrag gehalten zur Frage der Chancen und Risiken der CRISPR-Cas-Methode, insbesondere bei der Anwendung in der Keimbahn. Erbgut nach Maß, die neue Genschere, lautete der Titel. Und unter anderem erklärt sie darin nochmal ganz grob, wie diese Methode sich entwickelt hat und wie sie funktioniert, was damit schon alles gemacht wurde, nicht nur Gutes, und welche Überlegungen der Ethikrat dazu angestellt hat, ob man mit der Methode in die menschliche Keimbahn eingreifen darf oder nicht. Da wird euch die eine oder andere Position vielleicht auch überraschen. Mal sehen. Ja, noch ein kleiner Hinweis, bevor es losgeht. Alena Büchs erklärt die Methode hier eher kurz, weil die ethischen Fragen ja ihr Hauptthema sind. In der letzten Hörsaalsendung, da haben wir uns aber auch schon mit CRISPR-Cas befasst, da hat die Nobelpreisträgerin Christiane Nüßlein-Vohlhardt erklärt, wie CRISPR-Cas funktioniert, was es kann und was nicht. Jetzt aber Alena Büchs. Beginnen wir mit ein wenig Hintergrund. Es gibt eigentlich keine Woche mehr, in der nicht irgendeine Schlagzeile zur Technologie des sogenannten Genome Editings, also der Eingriffe in unser menschliches Genom in den Zeitschriften, jedenfalls in den Fachzeitschriften, zu finden ist. Hier unten ist ein ganz berühmtes Science Paper, das ist ein sehr hochrangiges Wissenschaftsjournal, das ist von den beiden Wissenschaftlerinnen Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna veröffentlicht worden, Juni 2002. Das ist für diejenigen unter uns, die sich mit Impact-Faktoren und H-Indizes und solchen Dingen herumschlagen müssen, über 7.500 Mal bereits zitiert worden. Das ist eine unfassbare Zahl in diesen wenigen Jahren und sinnbildlich dafür, wie diese Technologie explodiert ist. Und sie ist nicht nur in die Wissenschaft explodiert. Ich konzentriere mich auf die ethischen und die öffentlichen Aspekte. Und dieses Thema ist öffentlich explodiert. Hier haben Sie eine Zusammenstellung einiger Schlagzeilen, die wirklich die ganz großen Begriffe wählen, also Editing Humanity, die Eugenik ist zurück, die DNA-Revolution, CRISPR überall, wir können jetzt die menschliche Rasse verändern, neu bilden, wir können in die Evolution eingreifen. Das ist ein Buch von einer der Co-Autorinnen dieses berühmten Papiers, Jennifer Doudna, die sehr lesenswertes Buch übrigens, das liest sich wie ein spannender Roman, dennoch sehr inhaltsreich. Und es gibt inzwischen auch ebenfalls ein sehr sehenswerter Film, eine filmische Dokumentation mit Preisen überhäuft, Human Nature, die diese Technologie sehr plastisch darstellt. Soweit die öffentliche Wahrnehmung, soweit noch nichts ganz Neues. Wir haben immer Technologien gehabt, die unser Selbstverständnis herausgefordert haben und öffentlich sehr starke Wahrnehmung entfaltet haben. Und dann ist das da oben passiert. Diesen Herrn oben rechts kennen vielleicht einige von Ihnen. Das ist Jiang Kai-he, ein Wissenschaftler aus China, der ziemlich genau um diese Zeit, also in gut 2 Wochen vor einem Jahr, die Weltöffentlichkeit, die wissenschaftliche und, wenn Sie so wollen, die zivilgesellschaftliche Weltöffentlichkeit wirklich schockiert hat mit der Ankündigung, dass er 2 Kinder geschaffen hat, die gentechnisch im Embryonalstadium verändert wurden, um ihnen eine Resistenz gegen HIV, also das Virus, das die AIDS-Erkrankung hervorruft, einzubauen. Das zu einem Zeitpunkt, zu dem diese Technologie und so einen Konsens habe ich selten erlebt, aus wissenschaftlicher Sicht bei weitem noch nicht ausgereift war, als dass man hätte in das Humanexperiment übergehen können. Wir sind ja in der Medizinethik in einem kontroversen Fach unterwegs. Ich werde Ihnen heute noch viele, viele kontroverse Punkte darstellen und auch darstellen, dass wir uns da wirklich nicht immer einig sind, auch in Deutschland nicht immer einig sind und geschweige denn international. Ich habe es in meiner Tätigkeit, die nun auch schon ein Weilchen andauert in diesem Fach, das mich schon lange bewegt, noch nie erlebt, dass es eine so einhellige Ablehnung gegeben hätte. Das ist wirklich etwas Außergewöhnliches. Da hat also jemand den Standard und die Regeln, auch die selbstgegebenen Regeln der Wissenschaft drastisch gebrochen und Keimbahneingriffe vorgenommen zu einem Zeitpunkt, zu dem die Technologie noch bei weitem nicht so ist, von der ethischen Diskussion und Einschätzung dieser Technologie und ihrer Implikation einmal ganz abgesehen. Das hat die Debatten sehr beschleunigt und hat jedenfalls aufgezeigt, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass es nicht Einzelne geben wird, die diese Technologie in dieser Art und Weise anwenden. Und anders als früher, einige von Ihnen erinnern sich vielleicht an die Debatten um das menschliche Klonen, das sogenannte reproduktive Klonen. Das ist so gut 20 Jahre her, da wurde darüber sehr intensiv diskutiert und es gab immer wieder diese Nachrichten aus irgendwelchen obskuren Laboren, Gott weiß wo, die angeblich irgendwen geklont hätten. Bisher wissen wir, das ist nur im Tierreich gelungen, also Dolly und so weiter, das kennen Sie alles. Menschliche Klone, die in irgendeiner nachprüfbaren Art und Weise existieren, hat es nie gegeben. Das hier ist etwas anderes. Das ist ein Experiment, das nach den Berichten, die wir inzwischen auch von der chinesischen Kommission haben, tatsächlich passiert ist und das vor allem, von dem vor allem alle wussten, es ist möglich. Aber niemand hätte es zu diesem Zeitpunkt angefasst, haben wir gedacht. Also, es gab einen großen Aufschrei, ist einer der größten Wissenschaftsskandale sicherlich dieses Jahrhunderts. Hat dem Feld, auch das sagen Emmanuelle Charpentier, Jennifer Doudna und die vielen anderen Wissenschaftler, die in diesem Bereich arbeiten, hat dem Feld sehr geschadet. Dem Vertrauen sehr geschadet in diese Art von Forschung. Aber letztlich dachten alle, das war jetzt das schwarze Schaf, das sich über diese rote Linie gewagt hat. Und damit ist das eigentlich vorbei. Es ist völlig klar, eine solche einhellige Ablehnung, einen solchen Aufruhr auf einer wissenschaftlichen Konferenz mit Hunderten von Medienteams aus aller Welt und einer wirklich breitesten Ablehnung inklusive des eigenen Landes. Also He ist jetzt unter Hausarrest, keiner weiß genau, wo er ist. Er ist alle Ämter verloren und wird sich auch gerichtlich verantworten müssen. Da dachten eigentlich alle, damit ist mal klar, das fasst niemand wieder an. Und dann ist der Kollege in der Mitte an die Öffentlichkeit getreten. Das ist Denis Rebrikov, ein russischer Wissenschaftler, der ankündigt, das Gleiche vorzuhaben. Der also auch wieder, allerdings transparenter und mit Ansage, wenn ich das mal so formulieren darf, sagt, dass er plant, trotz der einhelligen Ablehnung, es sei viel zu früh, sowohl technisch als auch ethisch, diese Technologie im Humanexperiment schon anzuwenden. Er sagt, er wird das tun. Und er plant, das zu machen, nicht um HIV-Resistenz zu erzeugen, sondern um erbliche Taubheit zu vermeiden. Und hat auch schon Paare gefunden, die keine andere Möglichkeit haben, hörende Kinder zu haben, die sich das sehr wünschen. Und das zeigt auf, dass wir nicht den Luxus haben, nach dem Schrecken zu sagen, oh Gott, das ist alles ganz furchtbar, das ist der eine Böse und jetzt gucken wir da mal 20 Jahre nicht hin und dann schauen wir mal. Diese Entwicklung geht weiter, ob wir das wollen oder nicht. Und es gibt auch gute Argumente dafür, warum sie weitergeht. Ich hoffe, dass ich Ihnen erklären kann, warum Denis Rebrikov schlechte Argumente hat. Und das, was er möchte, jedenfalls gegenwärtig keine gute Idee ist. Aber dass wir ausweichen könnten der Debatte darum, ob wir diese Art von Eingriffen wollen, und zwar in Deutschland oder außerhalb von Deutschlands, aber Deutschlands als Teil einer globalen Wissenschaft und Entwicklungskultur ist damit betroffen, den Luxus können wir uns nicht leisten. Also wir müssen über diese Fragen jetzt nachdenken, denn es gibt einige, die uns dazu gleichsam zwingen wollen. Bevor wir jetzt ein wenig einsteigen, habe ich mir gedacht, frage ich oder bitte ich einmal Sie, innerlich sich zu verorten und sozusagen innerlich Stellung zu nehmen. Der Einsatz der Genschere, ohne dass wir jetzt darüber gesprochen haben, ohne dass ich Ihnen letztlich erklärt habe, wie das alles funktioniert und ohne eine ethische Debatte angeboten zu haben, ist akzeptabel, entweder gar nicht, zur Vermeidung schwerer vererbbarer Erkrankungen, zur Reduktion genetischer Krankheitsrisiken, zum Einfügen krankheitspräventiver Faktoren, das ist das, was He versucht hat, oder gar zur genetischen Optimierung, dem sogenannten Enhancement. Frage an Sie. Wer sagt, ist gar nicht akzeptabel? Wer sagt, zur Vermeidung schwerer vererbbarer Erkrankungen, zur Reduktion genetischer Krankheitsrisiken und, ich gehe davon aus, auch zur Vermeidung schwerer Erkrankungen oder zum Einfügen krankheitspräventiver Faktoren und zur genetischen Optimierung oder Verbesserung? Das ist nicht überraschend. Das spiegelt den Konsens wider, den ich Ihnen gleich aus den Fachdebatten aufzeigen werde. Aber Sie haben gesehen, es hat keine Frage gegeben, auf die sich niemand gemeldet hat. Es hat eine große Gruppe gegeben, die sagt, zur Vermeidung vererbbarer Erkrankungen kann ich mir das vorstellen. Aber für alle anderen, inklusive der genetischen Optimierung, hat es auch Meldungen gegeben. Mir ist das wichtig, dass Sie auch Ihre eigenen Intuitionen dazu abprüfen. Das ist ein Expertenthema, ist überhaupt keine Frage. Ich sage Ihnen gleich noch zwei Takte dazu, wie das Ganze funktioniert, aber jetzt gibt es wieder einen neuen Ansatz, also einen weiterentwickelten Ansatz, das Prime Editing, und ich sollte das jetzt irgendwie einer Journalistin erklären, und ich beschäftige mich mit dem Zeug wirklich lange, ich bin studierte Ärztin, ich lese die Paper, ich verstehe das auch nicht mehr. Also das ist wirklich eine ganz komplizierte Technologie, aber die Fragen, ob wir sie einsetzen sollen, und wozu wir sie einsetzen sollen, die sind für uns alle relevant. Und dafür muss man kein Experte und muss man keine Expertin für Gentechnologie sein. Dafür muss man sich mit einigen ethischen Fragestellungen auseinandersetzen und mit einigen sozial relevanten Fragestellungen. Und das möchte ich Ihnen heute Abend etwas vorstellen. Wir haben beim Deutschen Ethikrat seit über 3 Jahren ein Arbeitsprogramm zu diesem Thema. Wir haben eine Jahrestagung dazu veranstaltet, dass in den verschiedenen Konfigurationen auch internationaler Gremien, Zusammenkünfte anderer Ethikräte und so weiter besprochen haben. Eine Ad-Hoc-Stellungnahme schon 2017 formuliert an die Bundesregierung, dieses Thema auf eine höhere Sichtbarkeits- und Reflexionsdimension zu bringen, woraufhin der damalige Gesundheitsminister Gröhe uns aufgefordert hat, eine tiefergreifende Stellungnahme zu formulieren. Die haben wir Frau Ministerin Karliczek vorgestellt. Ich hatte das Vergnügen, das zu leiten, bin aber dafür nicht alleine verantwortlich, möchte ich ganz klar sagen. Wir sind ein kollaborativ arbeitendes Gremium und das Ganze ist tatsächlich ein richtiges Buch geworden. Und ich gebe Ihnen heute natürlich nur einen ganz, ganz groben Überblick. Ich habe das Vergnügen, die deutsche Ethikratsposition in ein internationales Gremium zu tragen, das die WHO eingerichtet hat, indem wir uns nach Kräften bemühen, Standards, globale Standards zu formulieren. Und das ist wirklich eine ordentliche Hausaufgabe. Wir haben noch ein gutes Jahr und haben alle großen Respekt vor dieser Aufgabe. Ich erwähne das deswegen, weil mein Denken sehr stark inzwischen durch die Arbeit in diesem internationalen Gremium mitgeprägt wurde. Also ich kann nicht mehr nur die deutsche Debatte in den Blick nehmen, sondern die globalen Verflechtungen, die bei diesem Thema relevant sind, treiben mich auch um. Kommen wir jetzt aber kurz einmal zu einer wirklich oberflächlichen und ganz knappen Erklärung, wie das Ganze funktioniert. Die ursprüngliche Technologie dieses CRISPR-Cas, ja, da haben sie oben einen Doppelstrang der DNA. Da kommt eine Führungs-RNA, das ist so eine Art DNA, die so gebaut ist, dass sie an einer ganz bestimmten Stelle am DNA-Strang im Genom andockt. Die kommt da an und dann bindet das Cas9-Enzym genau an der Stelle, schneidet die DNA durch, hier noch Doppelstrangschnitt, und dann wird an der Stelle durch die natürlichen Reparaturmechanismen der Zelle repariert. Entweder kann man da etwas herausschneiden an der Stelle, und zwar bis auf eine einzelne Base, für diejenigen von Ihnen, die wissen, wie die DNA aufgebaut ist, aber man kann auch was hineingeben an der Stelle. Das kann man sich im Prinzip so vorstellen, wie wenn man an einem Word-Dokument arbeitet. Deswegen wird das auch Genome Editing genannt. Editing ist ja Textbearbeitung, Lektorat, wenn Sie so wollen, Korrektur oder Verbesserung. Und genau das können Sie im Buch der menschlichen Gene mit dieser Technologie machen. Das konnte man vorher auch schon. Also das ist nicht etwas, was auf einmal über uns hereingebrochen ist. Wir hatten tatsächlich auch schon vorher Technologien, die das konnten. Der große Unterschied ist, der große Fortschritt auch bei dieser Technologie ist, dass es sehr viel leichter, sehr viel schneller und sehr viel präziser möglich ist. Also in den ersten Jahren wurde mir erzählt, das kann sozusagen Bachelorstudent bei sich zu Hause machen. Das ist übertrieben, aber Sie brauchen dafür keine absolute Hochleistungs-Hightech-Laborausstattung mehr. Und es ist für Wissenschaftler sehr vieler unterschiedlicher Fächer, die in irgendeiner Weise sozusagen in der Nähe der Biotechnologie sind, möglich, das anzuwenden. Man muss kein absolut 20 Jahre oder 40 Jahre trainierter Biotechnologe sein, um diese Technik tatsächlich anwenden zu können. Das ist eine echte Veränderung gegenüber den anderen Technologien, die wir hatten. Und das Ganze ist unglaublich breit anwendbar. Also wir haben ja ein Genom überall. Wir können da in die Pflanzen gehen. Darüber reden wir heute nicht. Gibt es viel ethisch zu besprechen. Wir können da in die Tiere gehen, darüber reden wir auch nicht, gäbe es auch viel ethisch zu besprechen. Und wir können in den Menschen gehen, darüber reden wir heute. Und wir können das auf zweierlei Art und Weise, wir können es am geborenen Menschen, also an uns, könnten wir Krankheiten behandeln, das ist die Vorstellung, das nennt man den somatischen Eingriff, an den Zellen, die wir haben. Jetzt wenn uns irgendwas fehlt genetisch, oder wenn wir einen genetischen Fehler haben. Im Moment wird daran sehr stark gearbeitet, dass man möglichst viele oder gar alle Zellen im Körper erreicht, um mit dieser Technologie an der richtigen Stelle zu schnippeln und zu verbessern, zu korrigieren. Das ist inzwischen in klinischen Studien. Es gibt an die 30, global gibt es an die 30 klinische Studien, die das ausprobieren. Das ist etwas, das nur an einem Patienten, an einer Patientin stattfindet, in der Hoffnung, dass es was bringt. Das ist eine neue Form der Gentherapie, aber nichts genuin Neues. Was wirklich was genuin Neues ist, ist die Anwendung in der Keimbahn. Das bedeutet, ich mache das bei Keimbahnzellen, bei Keimzellen, also ich mache es am Spermium oder an der Eizelle oder an den entsprechenden Vorläuferzellen oder ich mache es am Embryo. Und dann erwische ich mit diesem Eingriff alle Zellen, alle zukünftigen Zellen des zukünftigen Menschen. Und das bedeutet, das wird dann erblich. Also Sie sind dann sehr erfolgreich mit Ihrem Eingriff, wenn der funktioniert, weil Sie eben den gesamten Organismus damit versorgen, weil das eben sozusagen in den ganz, ganz, ganz, ganz, ganz frühen Stadien der Entwicklung in die DNA eingebracht wird, diese Änderung. Aber sie ist dann eben auch in allen Zellen drin und das bedeutet, wenn diese Person sich fortpflanzt, geht das an die Nachkommen über, diese Veränderung. Das ist, deswegen sind wir in der Keimbahn. Die Keimbahn ist ja das, was uns alle verbindet. Es ist sozusagen, wie sich das Genom weiter fortpflanzt. Und das können wir erstmals in dieser gezielten Art und Weise verändern. Und deswegen ist das so ein Unterschied und deswegen spreche ich auch im Folgenden nur noch über die Keimbahneingriffe, weil ganz klar ist, dass das ist, was uns eigentlich umtreibt. Dass wir da tatsächlich an die Grundlagen der Evolution gehen, weil es eben keine zufälligen Mutationen sind, das kennen Sie alle noch vielleicht sogar aus dem Schulunterricht, Darwin und so weiter, Mutation, Selektion etc., sondern dass es intendiert von uns gesetzt, ganz, ganz früh eine bestimmte Veränderung am Genom, die dann in die folgenden Generationen übergeht. Wird ständig weiterentwickelt. Jetzt muss man nicht mehr die DNA durchschneiden, man kann nur an einem Strang schneiden, man kann einzelne Elemente verändern, man kann inzwischen das sehr präzise auch mit größeren Elementen machen. Da geht es wirklich alle 2 Wochen geht es da weiter. Dennoch, und das ist sehr wichtig für die Diskussion und wird gerne unterschlagen, ist diese Technologie alles andere als perfekt. Sie ist eben noch nicht ausgereift. Sie hat sogenannte On- oder Off-Target-Mutationen. Das heißt, ich schneide an der einen Stelle und dann klumpt das falsch zusammen. Dann gibt es an der Stelle eine Mutation, die ich nicht haben wollte. Oder ich schneide an der Stelle, da mutiert was anderes. Das ist die Off-Target-Mutation. Heißt übersetzt, ich schneide vielleicht die vererbliche Erkrankung raus, aber kreiere dadurch an anderen Ecken ein Karzinom, ne, ein Krebs. Also das ist das Problem, das es da gibt. Und dann ist auch relativ schwierig zu überprüfen, hat es wirklich überall funktioniert oder ist es doch nur teilweise passiert, das nennt man Mosaik. Die chinesischen Zwillinge, Lulu und Nana, ein Mädchen hatte ein Mosaik. Da hat das einfach nicht funktioniert, ist nicht in alle Zellen hineingegangen und da weiß man überhaupt nicht, was das dann im Organismus tatsächlich macht. Wir erleben ganz viel Forschung in diesem Bereich, aber uns interessieren natürlich am meisten die Anwendungsszenarien. Und da stehen wir vor der Herausforderung, das möchte ich nur ganz kurz erwähnen. Wir sind in einem globalen, rasanten Wettlauf um Publikationen, um Projekte und um Patente. Ich hatte das angedeutet durch He und auch Rebrikow. Keiner weiß ganz genau, was die eigentlich antreibt, aber wahrscheinlich ist es eine Kombination von allen dreien. Interesse an Ruhm, es ist durchaus auch ein Interesse an wissenschaftlichem Fortschritt. Es wird natürlich auch darüber gesprochen, dass man medizinische, wohltätige Ziele verfolgt. Gleichzeitig geht es aber natürlich auch darum, dass man Patente generiert. Es gibt einen millionenschweren Patentstreit darum, wer das Ganze eigentlich erfunden hat. Ich spreche jetzt immer nur von Charpentier und Doudna, aber es gibt am Broad Institute in Hanjiang, der sagt, ich habe das genauso mitentwickelt. Und wenn der Nobelpreis kommt, und der wird kommen, dann kriegen Sie ihn wahrscheinlich mindestens zu dritt. Eventuell ist auch noch der litauische Kollege dabei, für diejenigen, die das ein bisschen mitverfolgt haben. Also es tobt ein Krieg darum, wer hat es eigentlich entwickelt. Und dieser Krieg hat zig Millionen schon an Anwaltskosten verschlungen. Also da wird sich gestritten und das macht man natürlich nur, wenn man weiß, dass man da auch ein gewisses Interesse hat, kommerziell Dinge zu generieren. Also das ist eine gemischte Motivationslage und die ist schnell. Und das sage ich deswegen, weil das für Deutschland so wichtig ist. Die treibt uns mit. Wir haben eine sehr heterogene Regulierungslandschaft. Es gibt keine klaren, darüber können wir später noch sprechen, es gibt eventuell die UNESCO-Deklaration, die das Ganze verbietet, aber die sind zum Teil so alt, dass sie gar nicht wirklich sprachlich ganz klar formulieren, was verboten ist und was nicht. In Deutschland sagen die meisten Kollegen, ist verboten im Moment, weil steht ganz klar, Keimbahneingriff ist verboten, Manipulation an der Keimbahn ist verboten, wir dürfen keine verbrauchende Embryonenforschung machen, das ist ein Embryonenschutzgesetz. Aber es gibt auch da juristische, die Kollegen sagen, reprogrammierte Stammzellen, damit könnten wir eventuell da tatsächlich drum herum kommen. Das Embryonenschutzgesetz ist 1991 formuliert worden. Das ist nicht in der Lage, diese Art von Entwicklung adäquat noch abzubilden. Sprich, wir können uns auch dahinter nicht verstecken. Wir haben zwar ein klares Verbot, aber wir müssen ethisch trotzdem vorausdenken. Denn weltweit geht das Ganze weiter und das Genom und unseren allgemeinen Genpool und letztlich die Keimern teilen wir alle. Es ist dann einmal im Genpool drin, wenn es vererblich ist. Und es ist nicht gesagt, dass sich das dann weiter verbreitet, aber es ist auch nicht gesagt, dass es wieder verschwindet. Und je nach Fortpflanzung und populationsgenetischen Faden, die sich dann entwickeln und die auch schwer zu kontrollieren sind, ist das dann eben etwas, was im Genpool der Menschheit drin ist. Deswegen gibt es ganz viele Organisationen, die sich damit im Moment beschäftigen. Also ich will Ihnen auch aufzeigen, dass nicht nur der Deutsche Ethikrat ist, auch in Deutschland gibt es noch die Akademien und Forschungs-DFG und so weiter, aber die WHO eben, also weltweit gibt es unglaublich viele Organisationen, die sich damit beschäftigen und das zeigt einfach auch, wie sehr uns dieses Thema jetzt umtreibt. So, jetzt kommen wir zu diesem Teil, wo, wenn Sie sagen, Ethiktheorie, das interessiert mich jetzt nicht so wahnsinnig, dann lehnen Sie sich entspannt zurück, schließen Sie die Augen. Ansonsten erzähle ich Ihnen ganz kurz, wie wir uns dieser Thematik im Ethikrat genähert haben. Und ich mache das ganz explizit. Ich hätte ja auch Ihnen die Büchs-Variante präsentieren können, aber das traue ich mich gar nicht. Denn wer glaubt, als ein einzelner Ethiker die eine Variante für diese komplexe Fragestellung zu haben, der kann eigentlich nur eine simplistische Antwort geben, nämlich entweder komplettes Verbot in jedem Fall und ganz sicher und unbedingt. Dann hat man eine klare Position, die ist auch zu vertreten, gibt es auch gute Argumente für. Oder man sagt, okay, macht mal. Aber die ganzen Nuancen dazwischen sind so kompliziert, dass ich persönlich hier Ihnen nicht meine eigene Position präsentieren möchte, sondern eine, die ein bisschen auf breiteren Schultern steht. Und wir haben das im Ethikrat so gemacht, was wir versucht haben, ist herauszufinden, was steckt hinter der Ablehnung. Also wenn Sie jetzt nochmal zurückdenken, wo Sie die Hand gehoben haben, wo Ihr Bauch Ihnen gesagt hat, ah, das finde ich in Ordnung und nee, das finde ich eigentlich nicht so gut. Da gibt es schon eine ganze Reihe von Stellungnahmen und von Argumentationen und viele von denen sind nicht ehrlich, worauf sie sich argumentativ beziehen. Das nennt man kryptonormativ. Da wird dann nur abgehoben darauf, die Technologie ist noch nicht so weit. Das haben wir auch immer gesagt. Wir haben auch immer gesagt, der technische Stand ist noch bei weitem nicht so weit. Aber selbst wenn er irgendwann mal da sein sollte, dass wir sagen können, es ist absolut sicher, unverlässlich, hilft uns das für die ethische Einordnung nur ein bisschen weiter. Das ist ein wichtiger Teil, den man nicht ignorieren darf, aber man darf es nicht darauf verengen. Und das passiert sehr häufig, wenn Sie die Debatten verfolgen, dass das Ganze in so eine Nutzen-Risiko-Chancen-Risiko-Abwägung gepresst wird und die sogar oft numerisch. Also diese Journalistin, ich will jetzt niemanden diskreditieren, das ist wirklich ein schönes Beispiel, die zum Prime-Editing mir heute die Fragen geschickt hat, morgen ist das Interview, hat mir tatsächlich geschickt, muss die Unsicherheit für die Off-Target-Mutation, damit das ethisch gerechtfertigt ist, dass man anwendet, liegen bei 0,0001 oder 0,0000001. Also wirklich quantifizierbare Zahl. Sag uns, wo ist das ethisch akzeptable Risiko? Das ist eine Frage, die nicht beantwortbar ist, weil es nicht nur um das Risiko geht. Selbst wenn wir irgendwann mal darüber nachdenken sollten, diese Technologie einzusetzen, ist klar, dass das Risiko ganz gering sein muss. Aber nur auf das Risiko abzuheben, ist viel zu verengt. Ist viel zu quantitativ und auch viel zu konsequenzialistisch, wenn Sie so wollen. Viel zu sehr nur gucken nach Risikoeffekten beziehungsweise Vorteilen, die man generieren kann. Und wir wollten mehr machen. Wir wollten aufdecken, was für gehaltvolle ethische Konzepte hinter diesen Intuitionen, aber auch hinter den Stellungnahmen stehen und auch deontologisch einhegen für die Philosophen unter Ihnen, die Chancen-Risiko-Abwägung, die reichhaltiger machen, die mit Konzepten wie Menschenwürde, Solidarität, die sich sehr schwer in so eine klassische, die von Ihnen, die das kennen aus der Medizin, Health Technology Assessment, Chancen-Risiko-Bewertung und so weiter, das sehr schwer abbilden lassen in dieser Art von Abschätzung. Und wir wollten versuchen, dass auch diese Dinge zur Sprache kommen, wenn wir über die Keimbahneingriffe nachdenken und die ethischen Orientierungsmaßstäbe, die wir einsetzen, sind welche, die Sie alle kennen. Die haben wir nicht erfunden. Im Gegenteil, da mussten wir eher der riesigen Literatur zu Herr werden. Aber was wir getan haben, ist zu diskutieren, welche wir auf jeden Fall berücksichtigen müssen. Und das sind Menschenwürde, Lebens- und Integritätsschutz, Natürlichkeit, Freiheit, Schädigungsvermeidung und Wohltätigkeit, Gerechtigkeit, Solidarität und Verantwortung. Und wenn wir die mit einfließen lassen in die Bewertung von Chancen und Risiken, dann können wir zu einer ethisch breiter fundierten Einschätzung kommen als einer verengten Chancen-Risiko-Analyse. Lassen Sie mich Ihnen das ganz kurz vorstellen. Und Sie alle wissen, es gibt Bibliotheken dazu. Menschenwürde ist sicherlich eines der wesentlichen, grundlegenden, ja auch verfassungsrechtlichen Prinzipien. Ich gebe Ihnen hier nur Schlagworte, nur das Allerrelevanteste, auch so ein bisschen als Erinnerung für Sie, das haben Sie sicherlich schon gehört. Die Menschenwürde sagt uns, dass jeder Mensch Zweck an sich ist und verbietet eine vollständige Instrumentalisierung, also jemanden nach meinem Abbild so zu schaffen, zu einem Zweck, der nichts mit der Person selbst zu tun hat, verbietet sich aufgrund der Menschenwürde. Es gibt Schwierigkeiten bei der Bestimmung der Entitäten, denen Menschenwürde zukommt. Eine ganz, ganz etablierte Diskussion in der Medizinethik immer. Wem kommt Menschenwürde zu? Menschenwürde ist nicht graduell, man hat sie oder man hat sie nicht. Aber die Frage ist, wem kommt sie zu? Und Sie alle wissen, es gibt eine große Diskussion, ob sie Embryonen schon zukommt und wenn ja, ab wann? Es gibt die komplexere Frage, was mit Vorstadien von Embryonen wäre, hier bei der Keimbahnfrage. Es gibt die Frage, ob sie der Keimbahn selbst zukommt, sogenannte Gattungswürde, die in der Keimbahn residiert. Und es gibt auch embryoähnliche Entitäten, die inzwischen geschaffen werden, an denen auch geforscht wird in diesem Bereich, bei denen auch die Frage gestellt werden muss, ob die irgendwann mal Menschenwürdeträger wären. Dann stellt sich natürlich auch die Frage, ob man die Menschenwürde zukünftiger Personen verletzen könnte durch Keimbahneingriffe. Was wäre dann der Fall, wenn man sie vollständig instrumentalisieren würde, also ihnen die Möglichkeit nehmen würde, sich zu sich selbst und zur Autorschaft ihres Lebens zu verhalten? Und die Frage der Gattungswürde wird auch unter Menschenwürde-Aspekten verhandelt. Also wohnt der Keimbahn als solcher Menschenwürde inne? Und ich kann Ihnen jetzt schon Spoiler Alert die Antwort geben, dass der Ethikrat das verneint. Das hat viele sehr überrascht. Wir haben dann zu Lebens- und Integritätsschutz uns verständigt, dass dem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit unterliegt. Und da ist die zentrale Frage, dürfen wir an menschlichen Embryonen forschen? Oder genießen menschliche Embryonen einen unbedingten oder graduellen, da gibt es die verschiedensten Positionen, Lebensschutz, sodass wir das nicht mehr tun dürfen? Ab wann gilt das Recht auf körperliche Unversehrtheit und Leben? Gilt es vor der Geburt und wenn ja, ab wann? Eine sehr, sehr kontroverse Debatte, die wir auch nicht aufgelöst haben. Ich werde Ihnen nur die Ergebnisse präsentieren. Dann gibt es aber auch diejenigen, die sagen, Lebensschutz bedeutet auch, dass ich darüber nachdenke, welche Angebote schuldet mir beispielsweise das Gemeinwesen, um mein Leben, meine körperliche Integrität zu erhalten? Also gibt es vielleicht einen positiven Anspruch auf medizinische Angebote? Und sogar die Frage, und die wird oft in den Debatten vergessen, dass ja auch eine Verletzung von Leben und Integrität möglich ist durch das Unterlassen bestimmter Maßnahmen. Denn man denkt ja auch darüber nach, hier Krankheiten zu heilen. Ich habe Ihnen extra das Spektrum aufgezeigt von der Optimierung, und ich werde da gleich noch konkreter drauf eingehen, bis aber hin eben zur Vermeidung oder Prävention schwerer Erkrankungen. Und wir haben im Ethikrat das Privileg gehabt, dass das Beispiel der Erkrankung, das wir dann tatsächlich durchanalysiert haben, dass wir mit Stefan Krüpp, den Vorsitzenden der Deutschen Mukoviszidose-Gesellschaft, im Ethikrat als Mitglied haben, der also als ein selbst Betroffener und auch als jemand, der eine gesamte Patientengruppe, eine Krankheitsgruppe sehr, sehr gut kennt, diese Stimme einbringen konnte und der immer wieder, wenn wir uns in den philosophischen Höhen der Analyse zu Lebens- und Integritätsschutz ein wenig verloren haben, gesagt haben, ihr müsst aber auch darüber nachdenken, was ihr Leuten vorenthaltet. Also das müssen wir auch mitdenken. Freiheit, völlig klar, da kann ich nicht ins Detail gehen. Es gibt negative Freiheit, also Abwesenheit von Fremdbestimmung und die positive, beide spielen eine Rolle im Kontext der Keimwareneingriffe. Die positive Freiheit, die selbstbestimmte Orientierung der eigenen Lebensführung, das ist also diese Autonomie-Selbstbestimmung, die auch schon bei der Verteidigung und Bestimmung von Menschenwürde-Konzepten, es gibt eine autonomiebasierte Menschenwürde-Konzeption, das ergänzt sich da also sehr gut. Und es ist vollkommen offenkundig, dass Keimbahneingriffe die Freiheit in verschiedener Hinsicht berühren können. Fortpflanzungsfreiheit der Eltern, die einen sagen, dass Eltern haben ein Recht darauf, ein gesundes Kind zumindest zu wünschen. Ob sie es einfordern können, ist eine andere Frage. Aber sie haben zunächst einmal das Recht, sich möglichst darum zu bemühen, dass ihr Kind gesund ist. Andere sagen, diese Fortpflanzungsfreiheit geht viel zu weit. Rechtlich geht sie recht weit. Also ich bin gespannt, was die Juristen im Raum dazu sagen. Die Freiheitsmöglichkeiten der nach dem Eingriff entstandenen Menschen. Viele sagen, so ein Eingriff beschneidet ja die Freiheit der Person, die da am Ende geboren wird. Andere sagen, Moment, wir schneiden eine schwere Erkrankung raus. Das müsste die Freiheitsgrade dieser zukünftigen Person erhöhen. Also Sie können das in beide Richtungen argumentieren. Forschungsfreiheit spielt natürlich eine Rolle, ist ein hohes Gut, bei uns verfassungsrechtlich geschützt, aber nicht unbegrenzt, nicht abwägungsresistent. Und natürlich medizinische Berufsfreiheit, Ärzte, die dabei und letztlich auch die Freiheitsrechte von uns allen als Bürger. Natürlichkeit ist ein Argument, das man sehr viel hört in diesen Debatten, dass man sagt, da gibt es viel so, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier verschiedene Formen von Natürlichkeitsüberlegungen haben, weil das etwas ist, was sehr, sehr weit verbreitet ist in der Bevölkerung, gibt es auch sehr gute Daten zu. Dass einige sagen, also ich würde jetzt gar nicht sagen, die Keimbahn ist die Grundlage der Menschenwürde oder das beschneidet, das ist irgendwie ein Freiheitsproblem. Aber was ich daran schwierig finde, ist, dass wir da irgendwie so das Erbe der Menschheit anfassen. Dass wir da, das gibt's religiös, Gott ins Handwerk fuschen oder der Natur ins Handwerk fuschen. Die säkulare Variation von dieser Argumentation. Dass man sagt, das ist so komplex, dieses System, da haben wir nichts drin verloren. Oder einige sagen auch einfach, das hört man sehr häufig, dass das wird auch manchmal beschrieben als so ein Yuck-Faktor, so eine intuitive Abwehr vor dieser Art von Technisierung der Welt. Und das ist ein ganz häufig auftretendes Argument. Es ist aber sehr schwach. Wir haben die Natürlichkeits- und wir haben Theologen im Rat, die sich intensiv, also eine der stärksten Traditionen, was Natürlichkeitsargumente anbelangt, Philosophen. Wir haben insgesamt die Zweifel daran herausgearbeitet. Das ist der Konsens in den meisten Debatten. Erstens gibt es ganz viele unterschiedliche Natürlichkeitskonzepte, dass man immer fragen muss, was meinst du denn jetzt gerade mit der Natur? Was soll die denn sein? Aber nachhaltiger argumentieren lässt sich natürlich dagegen, dass wir sagen, wir fuschen der Natur die ganze Zeit ins Handwerk. Mit der Medizin, mit unserer Forschung, damit wie wir leben, damit wie wir unsere Lebensräume gestalten. Alle Nase lang. Also warum jetzt an dieser Stelle sagen, oh Gott, das ist unnatürlich. Es gibt gute Argumente, grundsätzlich über diese Argumente nachzudenken, aber im einzelnen Fall ist es sehr schwer zu sagen, also die Krebstherapie ist okay, die Gentherapie ist okay, aber jetzt hier ist Schluss. Das ist etwas, was man beachtet, aber kein schlagendes Argument. Wichtige medizinethische Prinzipien, Schädigungsvermeidung und Wohltätigkeit, ganz klassisch, die sind sehr stark in den klassischen Chancen-Risiko-Abwägungen. Da haben wir eben unsere etablierten Modelle, mit denen wir das berücksichtigen. Also wir gucken uns, was sind die Risiken? Also Health Technology Assessment heißt das HTA, wenn wir neue Arzneimittel prüfen. Als Medizinerin sitzt man dann oft in den Debatten und sagt, wir machen das alle Nasen lang. Wir gehen mit Unsicherheit um. Ja, also dieses mit dieser Risikofrage, sag mir mal das Risiko, was ethisch akzeptabel ist. Und gibt mir sozusagen dann die einfache Antwort und dann weiß ich kann vormarschieren oder nicht. Da wissen wir, diejenigen, die sich mit Forschungsevaluation und solchen Fragen beschäftigen, wir haben Modelle, mit denen wir das angreifen können, aber da bleibt immer ein Rest. Es wäre unehrlich zu sagen, dass wir das nur über diese Prinzipien, dass wir ausbuchstabieren können, was sind sozusagen die positiven Effekte, was ist gedeckt vom Prinzip der Wohltätigkeit, die Erkrankung natürlich zum Beispiel, und wo haben wir es geschafft, die Risiken so weit zu minimieren, dass wir sagen, wir befriedigen das Prinzip der Schädigungsvermeidung. Wir müssen diese Begriffe also breiter denken, als wir das bisher getan haben, aber wir müssen auch die anderen Orientierungsmaßstäbe berücksichtigen. Das ist eine Wiederholung der Botschaft von vorhin. Dann zwei, die wir immer sehr eng zusammen diskutiert haben, gibt es auch eine lange Diskussion, die waren auch mal nur eins. Lange Diskussion zum Verhältnis der Gerechtigkeit und Solidarität, aber Sie wissen, das sind die Prinzipien, mit denen wir über die Ordnung unseres Gemeinwesens, unseres Zusammenlebens in Gesellschaften nachdenken, also dass jeder Person im menschlichen Zusammenleben das ihr Zukommende gewährleistet werden soll. Es gibt politische, repräsentative Gerechtigkeit, aber auch soziale Gerechtigkeit, also Ermöglichungsbedingungen eines guten Lebens. Und Sie können sowohl positive als auch negative Effekte erwarten auf Gerechtigkeit durch Keimbahneingriffe. Es gibt die einen, die sagen, das verschlimmert nur die Ungleichheit in der Gesellschaft. Die Reichen werden ihre Kinder hochcrispern, ja, die werden sich optimieren, die werden sich die Krankheiten rausschneiden und werden sich sozusagen zur Superrasse machen und das Gros von uns wird einfach abgehängt werden und irgendwann dividiert sich das auseinander, wird also bestehende Ungleichheiten verstärken. Andere sagen, und da gibt es sehr einflussreiche Kollegen, die das formulieren, man kann diese Technologie auch einsetzen, um Ungleichheiten zu verbessern, wenn man schwere Erkrankungen vermeidet. Und es gibt sogar einige, die sagen, das Gerechtigkeitsargument ist das stärkste Argument für Enhancement. Pulling up the bottom nennt man das. Dass man denjenigen, die nicht so viele Talente mitgekriegt haben, die nicht so einen hohen IQ, nicht so sportlich, nicht so schön, nicht so groß, nicht so und so weiter, durch genetische Optimierung hilft. Ist ein uraltes Argument, wird sehr intensiv verhandelt. Also Sie können bei Gerechtigkeit nicht einfach sagen, das ist klar, dass das dagegen eingesetzt werden kann. Ähnliches gilt für Solidarität, allerdings in geringerem Maße. Also Solidarität, Handlungen, die dazu dienen, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir gegenseitig unser gemeinsames Boot, in dem wir alle sitzen, unterstützen. Und das ist sehr relevant für die Diskussion gesellschaftlicher Effekte. Also diese Entkopplungsfragen, wird unsere gesellschaftliche Solidarität erodiert, wenn wir diese Technologie einführen? Weil einige sagen, Gott, das hätte er doch wegcrispern können. Was soll ich denn da jetzt irgendwie in der GKV die Mittel noch einsetzen für diese Erkrankung? Also das ist ein sehr häufig formuliertes Argument. Andere sagen, gerade dadurch, dass wir alle wissen, dass wir Vulnerabilitäten haben, dass wir alle irgendwelche Defekte in unserer DNA haben, sollte uns die Möglichkeit, an bestimmten Stellen da sozusagen herumdoktern zu können, gar nicht ins Boxhorn jagen lassen. Und das wird unsere gesellschaftliche Solidarität nicht besonders anfassen, wenn wir das punktuell einsetzen. Aber da gibt es eine sehr intensive Debatte, die wir auch ganz stark geführt haben. Und schließlich letzter Punkt, das ist das Übergreifende, die Verantwortung, wo wir also untersucht haben, welche Akteure sind verantwortlich in diesem Bereich. Es sind nicht nur die einzelnen Forscher. Es ist auch nicht nur die Wissenschaftspolitik. Es ist auch nicht nur die Zivilgesellschaft. Es sind letztlich alle und sehr viele Akteure, die sich mit der Frage von Verantwortung in diesem Bereich befassen müssen. Also wir haben geschaut, welche Instanzen da eine Rolle spielen und das insbesondere mit Blick darauf, dass wir es hier mit einer ganz besonderen Form von Verantwortung zu tun haben, nämlich Zukunftsverantwortung. Wir haben viele Debatten, denken Sie an den Klimawandel, denken Sie an Atomenergie und so weiter, in denen die Nachhaltigkeitsdebatten etc., die uns vorgemacht haben, dass wir über die Verantwortung für zukünftige Generationen nachdenken können, dass wir also Möglichkeiten haben, uns damit mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, die kommen hier auch ins Spiel. Und auch hier ist es möglich, in beide Richtungen zu gehen und zu sagen, wir haben die Verantwortung für die zukünftigen Generationen. Wenn wir ein Mittel haben, Krankheiten zu vermeiden, haben wir die Verantwortung, das jetzt zu tun. Und andere sagen, um Himmels Willen, wir wissen nicht, was diese Technologie vielleicht für Risiken hat. Auf gar keinen Fall dürfen wir das jetzt tun. Wir haben eine Verantwortung, den nachfolgenden Generationen gegenüber, sie vor diesen möglichen Schäden zu bewahren. Also auch da kann man das in beide Richtungen denken. Jetzt sind Sie wahrscheinlich total verwirrt und das ist genau das, was wir auch waren. Wir haben festgestellt, und ich habe das selten erlebt, einen ganz kleinen Seitenpunkt muss ich da machen. Ich habe diese Arbeitsgruppe geleitet und ich hoffe, dass Sie das in Ausführungen bisher noch nicht allzu intensiv angemerkt haben, weil ich versuche es Ihnen auch recht neutral darzustellen. Ich gehöre eher zur Schule der Medizinethiker, die neuen Entwicklungen mal grundsätzlich neutral bis verhalten positiv gegenüberstehen. Also ich argumentiere nicht aus einer initialen skeptischen Haltung. Aber es gibt in der Medizinethik natürlich auch eine ganz intensive und respektierte Tradition, die zunächst mal aus der Skepsis kommt. Und dann gibt es noch die ganz harten, knallharten normativen Konflikte, die wir haben, beispielsweise zwischen jenen, die die Embryonenforschung absolut kategorisch ablehnen und jenen, die sagen, ist nicht so problematisch. Ich bin angloamerikanisch geprägt, auch in meiner Ausbildung, und habe diese Arbeitsgruppe geleitet mit einem katholischen Theologen, Andreas Lopüdepohl, der absolut knallhart Embryonenschutz vertritt, sagt er auch immer, überall. Und ich bin da reingegangen und habe gesagt, also ich bin eigentlich eher forschungsoffen. Und wir haben unsere Position, sind immer wieder herausgefordert worden, weil es wirklich so schwierig ist, genau glatt zu ziehen, wie man diese komplexe Entscheidungsmatrix der ethischen Orientierungsmaßstäbe tatsächlich dann anwenden soll. Und wir haben es geschafft, einen Konsens zu finden. Und das, obwohl wir von wirklich sehr unterschiedlichen Polen kommen. Und den zeige ich Ihnen gleich noch. Jetzt das Ganze ein ganz bisschen konkreter, nur damit Sie wissen, was heißt denn das jetzt eigentlich für diese Anwendungsfelder? Also man redet über Forschung, man redet eben über die erblichen Erkrankungen, über die Reduzierung von Krankheitsrisiken und über die Verbesserung. Bei der Forschung haben wir eben diesen Streitfall der Embryonenforschung aufgeblättert und gesagt, das werden wir hier definitiv nicht lösen. Es gibt ein breites Spektrum an Positionen. Im Ethikrat ist eine Mehrheit der Meinung, dass Verbrauchen der Embryonenforschung zulässig ist. Hat viele überrascht. Ist auch die erste Stellungnahme des Deutschen Ethikrats. Wir sind ein Gremium von 26 Leuten, also das sagt schon was, wo es eine klare Mehrheit gibt. Es gibt dann innerhalb dieser Position noch verschiedene Graduierungen. Es ist tatsächlich eine Minderheit, die kategorisch sagt, keine Zulässigkeit der Embryonenforschung. Sehr intensiv darüber nachgedacht, wie man diese Forschung gesellschaftlich einbetten kann. Also dass wir all diese Sorgen um Solidaritätseffekte, um Gerechtigkeitseffekte abbilden können, bedeutet, wir können nicht nur eng diese Forschung so irgendwie da machen lassen, sondern wir müssen die in die gesellschaftliche Debatte reinholen und wir müssen auch dafür sorgen, dass diese Effekte mit Teil der Forschung werden. Sprich, dass man einfach auch sozial-empirische Studien macht zum Beispiel dazu, wie die Bevölkerung sich zu diesen Fragen stellt. Und sollten wir das irgendwann mal vielleicht doch einführen, dass man dann auch die Effekte mit berücksichtigt. Und ganz wichtig, wir haben sehr, sehr lange darum gerungen, wann die Voraussetzungen für den Übergang zur klinischen Forschung gegeben wären. Das ist das, was He schon gemacht hat. Und was Rebrikov plant, das sind ja klinische Erstversuche, first in human. Und da haben wir eine sehr kategorische Absage erteilt. Wir haben als Beispiel der erblichen Erkrankung die Mukoviszidose gewählt. Das ist eine schwere Erkrankung letztlich eine Atmungserkrankung, eine Verschleimungserkrankung, die aber vor allem die Lunge betrifft. Monogen vererblich, eine einzelne Genvariante bestimmt, ob man es hat oder nicht. Und man könnte theoretisch über keimbaren Eingriffe tatsächlich diese Erkrankung sicher vermeiden. Es gibt eine Alternative, die aber viele auch wiederum durchaus ethisch nicht ganz unproblematisch finden, nämlich die Präimplantationsdiagnostik. Also wenn die Leute eine IVF vorher machen, die wissen, dass sie eine Möglichkeit haben, diese Erkrankung zu haben, also dass sie Überträger sind, dass sie es in der Familie haben, könnte man das sozusagen darüber vermeiden, muss man dann aber Embryonen selektieren. Aber es gibt auch Fälle, wo das die Partner einfach nicht wissen, beziehungsweise wo beide Partner Mukoviszidose haben. Das gibt es immer mehr. Das hat eben Stefan Krüpp uns sehr anschaulich dargestellt, dass die sich kennenlernen, in Selbsthilfegruppen sich verlieben und dann gemeinsam Kinder haben wollen. Das sind die Beispiele, aber sie sind selten von Paaren, die keine andere Möglichkeit haben. Und wir haben aus dieser Analyse der vorgestellten Orientierungsmaßstäbe abgeleitet, dass es keine Gründe gibt für ein kategorisches Verbot von Keimbahneingriffen zu diesem Zweck. Wohl aber immer noch die Frage der Sinnhaftigkeit, weil es eine kleine Gruppe ist. Das ist bei uns offen geblieben. Voraussetzung immer, selbstverständlich, dass eine hinreichende Wirksamkeit und Sicherheit bereits nachgewiesen ist und davon sind wir meilenweit entfernt. Dann haben wir uns Krankheitsrisiken angeschaut. Das Angelina Jolie-Gen, BRCA1, Brustkrebs-Gen, kennen Sie, ne? 75% erblicher Brustkrebs und Eierstockkrebs und was nicht alles, haben wir uns angeschaut, also ein oder wenige Gene oder aber auch anderes Fallbeispiel Alzheimer-Demenz. Also das sind Erkrankungen, die betreffen wirklich viele Leute, das wissen Sie. Da gibt es viele beteiligte Gene, die haben geringeren Anteil am Erkrankungsrisiko. Diejenigen, die absolute Enthusiasten sind für diese Technologie, sagen, komm, wir crispern das alles weg. All die ganzen Krankheitsfaktoren crispern wir weg. Und dann reduzieren wir das Risiko. Wir haben in der Gesamtschau der Analyse am Beispiel dieser oder durch das Raster der Orientierungsmaßstäbe gesagt, dass insgesamt die Chancen da sehr viel geringer und zumindest schwerer einzuschätzen sind. Die Risiken können steigen und der ethische Kasus aus der Analyse der Orientierungsmaßstäbe ist bei weitem nicht so stark und konnten uns nicht zu einem Konsens durchringen. Wir haben also eine ziemlich klare Verteilung gehabt, dass es eine Gruppe gab, die gesagt hat, das könnten wir uns vorstellen, in diese Richtung zu gehen. Die andere Gruppe hat gesagt, zu unklar, zu breites Spektrum, müssen wir auf jeden Fall noch abwarten. Das haben wir offen gelassen. Beim Enhancement, wo es ein wahnsinns breites Spektrum gibt, also von irgendwie so, ich baue das dritte Auge ein, ja, oder irgendwelche Tiergene, die ich einbaue, Verlängerung der Lebensspanne auf 200, bis hin zu Dingen, die ganz schön schwer zu unterscheiden sind von Prävention. Ja, also die Sache mit der HIV-Resistenz, das ist eine natürliche Mutation. Oder was wir uns angeguckt haben, eine natürliche Mutation im Hämoglobinrezeptor, die dazu führt, dass man topfit ist. Und da gibt es so Biathlon-Sportler, die das in den finnischen Familien haben, wo sich das sozusagen weiter tradiert hat. Also das ist zum Teil sehr schwer abzugrenzen, gibt aber ein irre breites Spektrum. Wir haben ganz klar gesagt, alles, was irgendwie staatliche Eugenik ist, und das ist nicht an den Haaren herbeigezogen, also wo sozusagen staatliches Betreiben wäre, eine bestimmte Art von Genpool-Veränderung herbeizuführen, ist selbstverständlich aus verschiedensten Gründen abzulehnen, insbesondere auch aus Menschenwürdeüberlegungen. Bei den privaten Enhancement, also die, die sozusagen Einzelne machen würden, hängt es sehr davon ab, wie sehr die Selbstbestimmung der zukünftigen Person dadurch eingeschränkt wäre. Darauf konnten wir uns einigen, zu sagen, dass es eventuell Maßnahmen geben könnte, die für jeden denkbaren Menschen, das nennt man All-Purpose-Means, einen Gewinn darstellen und niemand nachvollziehbarerweise argumentieren könnte, das ist ein Schaden oder eine Beschneidung von Freiheit, sondern nur eine Vergrößerung von Freiheitsräumen. Die könnten eventuell zulässig sein. In jedem Fall gäbe es die Pflicht zu schauen, hat das Effekte auf Solidarität und diese ganzen Gerechtigkeitsüberlegungen. Ich komme zum Schluss. Wir haben einstimmig gesagt, die Keimbahn als solche ist nicht unantastbar. In der Keimbahn sitzt nicht die Menschenwürde. Das ist ein Missverständnis. Hat auch viele umgehauen. Ich weiß nicht, ob Sie ein bisschen das Presseecho gehört haben. Und insbesondere international waren die Leute sehr erstaunt, dass ein deutscher Ethikrat das so klar formuliert. Aber das, auch das haben durch das Spektrum liberal bis konservativ wir sehr klar durchanalysiert. Die Keimbahn an sich ist nicht Substrat von Menschenwürde. Der einzelne Mensch ist Träger von Menschenwürde. Und zu sagen, der ist Träger von Menschenwürde wegen seiner Keimbahn und irgendeine Veränderung an der Keimbahn sorgt dafür, dass er nicht mehr Menschenwürdeträger ist oder dass es eine Verletzung der Menschenwürde gäbe, das ist ein Reduktionismus, der uns sozusagen auf genetisches Material reduziert in einer unzulässigen Art und Weise. Wir haben gesagt, für jede Bewertung müssen diese ethischen Orientierungsmaßstäbe zum Einsatz kommen. Für jegliche Überlegung einer zukünftigen Anwendung, wir haben da ja die ein oder andere Tür offen gemacht, müssen Sicherheit und Wirksamkeit gewährleistet sein. Das ist bei weitem nicht der Fall. Deswegen haben wir auch ein internationales Moratorium gefordert für klinische Anwendungen. Wir haben gesagt, so gut das geht, Forschung ohne Embryonen, darauf konnten wir uns einigen, dass die gefördert werden muss. Wir brauchen eine internationale Institution, das ist mit dem WHO-Gremium eingerichtet und den nationalen und internationalen Diskurs wollen wir vorantreiben. Und das ist das, wo es Uneinigkeit gibt. Also Sie haben jetzt gesehen, ich habe Ihnen einige übereinstimmende Empfehlungen formuliert. Und das hier sind die Fragen, bei denen wir nicht einen Konsens erzielen konnten und auch nicht wollten und das auch nicht schaffen konnten in der Zeit, die wir hatten. Was wir hier haben, ist eine Handreichung, und ich darf das mal so ins Unreine sagen, für die Ministerialbeamten, die dann irgendwann die Gesetzesentwürfe beschreiben werden. Und die werden uns sehr dankbar sein. Das wird ein interaktives Ding, dieser sogenannte Entscheidungsbaum. Da kann man dann draufklicken und dann klappt auf. Was sind denn die ethischen Argumente, die jeweils für die eine oder andere Richtung im Entscheidungsbaum eine Rolle spielen. Und wir gehen das jetzt natürlich nicht im Einzelnen durch. Ich sage Ihnen nur, was sind die kontroversen Punkte? Also, Keimbahn ist nicht unantastbar, da sind wir uns einig, aber soll man in sie eingreifen? Das ist gleich die nächste Frage, die man ja auch noch stellen muss. Da hatten wir keine absolute Einigung. Also eine sehr große Mehrheit sagt, ja, soll man, darf man, zu hochrangigen Zielen. Aber einige haben gesagt, selbst wenn das irgendwann mal alles sicher ist und selbst um hochrangiger Ziele willen, sollte man das dennoch nicht tun. Da haben wir also keine, da haben einige, sind an Natürlichkeitsargumenten beispielsweise, bei Natürlichkeitsargumenten geblieben. Selbstverständlich hatten wir eine extreme Kontroverse über die verbrauchende Embryonenforschung, habe ich Ihnen dargestellt. Und was den Übergang der klinischen Forschung anbelangt, haben wir gesagt, gegenwärtig auf keinen Fall. Aber eine Mehrheit wäre bereit, über Regulierung nachzudenken, dass wir dann tatsächlich in die klinische Anwendung gehen können. Ich entlasse Sie nochmal mit diesen Fragen. Hat sich was bei Ihnen verändert? Wer sagt nicht akzeptabel, gar nicht? Wer sagt zur Vermeidung schwerer vererbbarer Erkrankungen? Das ist jetzt deutlich mehr. Auch zur Reduktion genetischer Erkrankungsrisiken. Zum Einfügen krankheitspräventiver Faktoren. Auch mehr. Und zur genetischen Optimierung. Interessant. Also Sie haben sich in letztlich, denke ich, die Ethikratsrichtung mit verschoben, ein wenig. Und ich hoffe, dass das akzeptabel war. Es war, wie gesagt, nicht meine persönliche Einstellung, aber eine Position, um die wir sehr gerungen haben. Und wenn es mir gelungen ist, Sie in Ihren Intuitionen zu stärken oder Sie vielleicht auch zum Nachdenken anzuregen, sodass es eine Veränderung gegeben hat, dann freut mich das sehr. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Ja, mich würde jetzt sehr interessieren, ob sich eure Meinung zur Genschere durch den Vortrag auch verändert hat. Ihr habt Alena Büchs gehört, Medizinerin, Medizinethikerin und Ethikratmitglied. Sie hat heute über die Genschere CRISPR-Cas, über Eingriffe in die menschliche Keimbahn und über die ethischen Folgen von beidem gesprochen. Ja, und ich habe auch noch einen Nachtrag zum Vortrag. Nachdem der gehalten wurde, das war im Oktober 2019, da gab es noch News, der chinesische Wissenschaftler, der die gentechnisch veränderten Babys geschaffen hatte, ist wieder in den Medien aufgetaucht. Im Dezember 2019 wurde er in China zu 3 Jahren Haft und einer Geldstrafe verurteilt. Ja, und ganz zum Schluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Hörsaal hat sich um den Deutschen Podcastpreis beworben und ihr könnt da abstimmen, auch für den Hörsaal, wenn ihr wollt, unter deutscher-podcastpreis.de. Wir würden uns jedenfalls sehr freuen. Im Hörsaal war für euch heute Katrin Ohlendorf. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.